Упражнение 23, страница 160. А. Einmal. Heißen. Feiern. Reise. Leider. Außer. Dauern. Frau. Brauchen. Haus. Freund. Freundlich. Verläuft. Heute. 9.